willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließt die größten Freuden sein, sich ergeben.